WDR 5. Neugier genügt. Helge, ein Mensch. Helges Leben, ein Spiel. Dumm nur, dass er das selber nicht weiß. Ich glaube, dass wir Menschen, wenn wir funktionieren, viele Anteile, die wir haben, nicht leben dürfen. Wir müssen immer gebügelt und gewaschen sein. Wir müssen immer pünktlich zur Arbeit erscheinen. Wir müssen immer eine großartige Ehefrau, beste Freundin, Schwester, Nachbarin, Passantin sein. Jedes Kind und jeder Mensch muss sich der Umgebung anpassen, dem, was die soziale Umgebung braucht und akzeptiert. Und dann reduzieren wir unsere Möglichkeiten. In dem Sinne, dass wir das Gefühl haben, das sind wir, das ist meine Identität. Wir uns damit eigentlich letztlich selber beschränken. Und dass durch diese Festschreibungen oder dieses Festmachen auch dann letztlich das Leiden entsteht. Und für mich geht es nicht darüber hinaus, was Theatertherapie ist, aber warum ich so gerne mache, ist, das hat was mit der Leichtigkeit zu tun und dem Spiel. Das Spielen immer Leichtigkeit ermöglicht und Leichtigkeit immer gut ist. Legen Sie den Hut ruhig beiseite, dass Sie sich nicht interessieren. So, Frau Gott, mir ist heute noch etwas einfacher. Ich hätte Lust auf ein ganz normales, kleines Menschenleben. Haben wir, machen wir. Gute Wahl. Sandra Anklam ist eine von ca. 150 Theatertherapeutinnen und Therapeuten in Deutschland. Man findet sie stationär in Kliniken, in sozialen oder integrativen Einrichtungen. Man findet Theatertherapeuten im Gefängnis, Rehabilitationszentren, in ambulanten Praxen oder Beratungsstellen, wo sie mit Menschen allen Alters mit und ohne psychiatrischer Diagnose und Krankheitsbild arbeiten. Zur Heilung, zur Selbsterfahrung oder zur Persönlichkeitsentwicklung. Was ist unterscheidet zum Beispiel von bildenden künstlerischen Therapien, ist der Körper. Und was es unterscheidet vom Tanz zum Beispiel, ist das Spiel mit den Rollen und der doppelten Aufmerksamkeit. Was heißt das genau, die doppelte Aufmerksamkeit? Ich weiß, dass ich spiele. Das Bewusstsein ist immer da, auch wenn ich sehr in der Rolle versinke. In der Theatertherapie ist das Spielen von Rollen ein starkes und viel eingesetztes Mittel. Für den Moment werden Gefühle gelebt, die einem entweder fremd oder ein unausgelebter Aspekt der eigenen Persönlichkeit sind. Im Theater, auf der Bühne, ist alles möglich. Dadurch, dass jemand anderes gespielt wird, kann sich der Spielende im Schutzraum der dramatischen Rolle in ein anderes Lebensgefühl hineingeben, sich darin total gehen lassen und tatsächlich körperlich ausagiert am eigenen Leib erspüren, wie es sich anfühlt, anders oder jemand anderer zu sein. Als ich in der Psychiatrie in der Tagesklinik gearbeitet habe, gab es eine Frau, unter anderem eine Patientin, die sehr mit Angst zu kämpfen hatte. Und wir haben mit Märchen gearbeitet, mit Rotkäppchen. Und jede durfte sich eine Figur, eine Rolle aussuchen. Und diese Frau hat 3 Sitzungen lang immer eine Blume gespielt oder einen Baum und wollte keine agierende Figur sein. Und in der 3. oder 4. Sitzung hat sie gesagt, heute würde ich gerne mal den Wolf spielen. Und dann hat sie einen Wolf gespielt, der die gesamte Gruppe vom Hocker gehauen hat, weil die so eindrucksvoll, so böse, so aggressiv war. Und sie hat die Resonanz auch mitbekommen. Sie hat einen riesen Applaus gekriegt für diesen Auftritt, weil so hat sie noch nie jemand gesehen. Und sie hat danach gesagt, ja, ja, es war schon okay, aber das war ja nicht ich. Und die Hypothese dahinter ist, also natürlich hat sie einen Teil von sich gezeigt und gespielt und kann sich aber, und das ist das, was ich mit ästhetischer Distanz meine, sie kann sagen, das war nicht ich, weil warum auch immer das für sie offensichtlich zu viel ist, diesen Teil, den sie von sich gezeigt hat, als zu sich zugehörig bewerten zu dürfen. Offensichtlich muss sie den wegmachen. Und gleichzeitig hat sie auf der Bühne eine körperliche Erfahrung gemacht, die sie in Kontakt gebracht hat mit einem Anteil in ihr, den sie sonst nicht zulässt. Meine lieben Zuschauer, wir schaffen Ihnen heute Helges Leben. Let's go, let's go. Alle Darsteller für ein einfaches kleines Menschenleben in 4 Akten auf die Bühne, bitte. Stellen Sie sich breit, Füße parallel. Samstagmorgen. Sandra Anklam, 43 Jahre alt, das Haar rötlich und locker zurückgebunden, wirft ein liebevolles Lächeln aus wachen blauen Augen in die Runde. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus Patienten und Mitarbeitenden der psychiatrischen Klinik in Bochum. Alt, jung, mittel, klein, groß, leicht, schwer stehen in Kreisformation zusammen und es wird sich jetzt erst einmal abgeklopft. Was ich voll schön finde, ist so diese Übung, erstmal alles abstreifen, was gerade irgendwie hier nichts zu suchen hat. So, und für einen Moment hier, für die Probe, einfach zu vergessen, was gerade ist, sondern einfach da zu sein so und zu spielen mit netten Menschen. Und meistens ist es so, dass wir hier echt beschissen ankommen und hinterher fühlen wir uns gut. Wenn Sandra Anklam in der Psychiatrie arbeitet, geht es hauptsächlich erstmal darum, die Leute wieder zu stabilisieren und Selbstvertrauen zu stärken. Seit 2009 bietet sie jährlich als freiwilliges Therapieangebot für die Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitenden der Klinik ein Theaterinszenierungsprojekt an. Diese Projekte münden schließlich in mehreren Aufführungen auf den Brettern, die die Welt bedeuten, im Schauspielhaus Bochum. Hier war Sandra Anklam vor ihrer Therapeutenausbildung lange Jahre als Theaterpädagogin tätig. Inzwischen hat dieses Projekt seinen festen Platz im Spielplan der Bochumer Bühne. Diese Spielzeit wird Helges Leben von Sibylle Berg aufgeführt. Aber ich habe Angst. Mit wem redest du? Ja, ich spiele den Helga. Ich bin zu der Rolle gekommen, ja, zufällig. Wir haben Leseproben gehabt und in einer der Leseproben habe ich eine Szene für den Helga gesprochen. Die hat mich sehr angesprochen, weil diese Szene sehr aggressiv, verbal auch aggressiv ist, wie ich finde, und ausfallend ist. Und das finde ich einfach sehr spannend. Ich muss etwas in der Rolle ausüben, was ich privat mich nie trauen würde und auch nie machen würde. Die Stunden gefüllt mit wichtigen Dingen. Erst die Lymphdrainage. Himmel, bin ich dick geworden. Es geht nicht um Krankheit hier. Also da ist ganz oft dieses, was sie aber auch von Anfang an gesagt hat, ich will, dass sie auf die Bühne geht und strahlt. Und nicht, dass die Zuschauer denken, oh je, oh Gott, der Arme oder was auch immer. Ich lasse euch gut dastehen. Wie so manch ein Mensch verbringt Helga eine nicht allzu bilderbuchmäßige Kindheit, im Anschluss ein gewöhnliches Leben. Arbeitet, verliebt sich, trennt sich aus Langeweile, lebt allein, bereut die Trennung und dann wird er alt. Und war letztendlich die ganze Zeit über latent unzufrieden, überrumpelt und überfordert dem Spiel der Dinge ausgeliefert. Wie so manch ein Mensch. In der Deutschen Gesellschaft für Theatertherapie in Berlin wird unter anderem die Weiterbildung und Forschung dieses Faches koordiniert. In mehreren Städten Deutschlands bietet sie eine berufsbegleitende 3-jährige Ausbildung an. Seit einem Jahr gibt es nun auch den ersten Hochschulstudiengang Theatertherapie. Ein 8-semestriger Bachelor an der Hochschule für Kunsttherapie in Nürtingen. Hier ist Ingrid Lutz erste deutsche Professorin für dieses Fach. Wir gehen bei der Theatertherapie von aus, und auch im Unterschied zu Theaterpädagogik, dass es darum geht, Theater gezielt einzusetzen für therapeutische Zwecke. Und dazu muss ich über Psychodynamik, über Krankheitsbilder Bescheid wissen. Also wenn ich mit Traumatisierten Theater mache, und es kann in jeder Gruppe ein Traumatisierter sein, dann wird zum Beispiel bei bestimmten Theaterübungen das Körpergedächtnis aktiviert. Ingrid Lutz ist 65 Jahre alt. Ihr schulterlanges Haar fällt ihr in einem weißen Ton ergraut auf die lockere, ebenso grau-weiße Garderobe. Seit ihrer Ausbildung zur Theatertherapeutin 1982 war sie in verschiedene Forschungsprojekte dieses Faches involviert und hat in langjähriger theatertherapeutischer Berufspraxis unter anderem im Gefängnis, in der Psychiatrie, mit suchtabhängigen, missbrauchten Frauen sowie Sexual- und Gewaltstraftätern gearbeitet. Heute ist sie als Leiterin für den Bereich Weiterbildung am Institut für Theatertherapie in Berlin und mit der neuen Stelle in Nürtingen vor allem mit der Ausbildung neuer Theatertherapeuten beschäftigt und forscht weiterhin. Wie Ingrid Lutz selbst therapeutisch mit dem Medium Theater arbeitet, wurzelt theoretisch in ihren mehrjährigen Studien der Theaterarbeit von Jerzy Grotowski, einem polnischen Avantgardisten, der in den 60er Jahren eine eigene, sehr körperorientierte Schauspieltheorie entwickelte. Und da habe ich jetzt diese Arbeit weiterentwickelt. Bei der Grotowski-Schauspielarbeit ging es eigentlich darum, dass man so die eigenen Probleme und Themen überwunden haben sollte oder auf die Seite gestellt, hieß das dann faktisch. Mhm. Ja. Und ich habe sehr lange so ein Theaterforschungsprojekt gemacht, also das hieß Ritual und Heilung, wo ich daran gearbeitet habe, dass man eher durch diese persönlichen Themen durcharbeitet, um dann zu diesem sogenannten Kern oder dem, was dahinter liegt, zu kommen. Um die persönlichen Themen oder unbewussten Verhaltensmuster an die Oberfläche zu bringen, genügen laut Ingrid Lutz zu Beginn oft schon ganz einfache Körperarbeiten, wie beispielsweise die Mobilisierung und Flexibilisierung der Wirbelsäule. Alle persönlichen Themen stecken irgendwo im Körper, ja, als abgekapselte, nicht komplexe, ja, eher kann man psychisch sagen, die aber sehr wohl auch im Körper praktisch bestimmte Bereiche werden einfach nicht bewegt, ja, Problembereiche oder die Erinnerungen auslösen. Und in dem Moment, wo ich wirklich ganz konkret dran arbeite, praktisch alle Körperbereiche zu bewegen, und da habe ich als Leiterin dann auch den Blick, wenn irgendwas nicht bewegt wird, und dabei unterstütze, das zu bewegen, und dann wird das Körpergedächtnis aktiviert und die Themen werden ausagiert. Im sogenannten Körpergedächtnis werden nach diesem Verständnis gewisse Verhaltensmuster, Mechanismen oder Konflikte wie eine Art Ablagerung oder Verhärtung im Laufe eines Lebens im Körper und seinen Gliedmaßen gespeichert. Wo im Körpergedächtnis also beispielsweise traumagesteuerte Muster mithilfe von Körperübungen erspürt und gelöst werden können, können im Umkehrschluss nach Lutz mit ebensolcher Körperarbeit auch neue Muster in das Körpergedächtnis eingearbeitet werden. Also genau damit haben mein Kollege Fabian Schiele und ich im Gefängnis wie gearbeitet, über Aikido-Stocktraining und verschiedene Körperangebote. Beim Aikido-Stockkampf ist das Bewegungsmuster so, dass man zunächst mal einen Schritt zurück macht, der immer wieder geübt wird. Ja? Ein anderes Bewegungsmuster wird dann etabliert. Mein Name ist Erik, ich bin 32 Jahre alt und mache Theatertherapie seit einem knappen Jahr. Beruflich bin ich Sozialarbeiter. Ja, ich bin Martin, 57 Jahre, mache Theatertherapie jetzt ein gutes Jahr. Beruflich bin ich im Außendienst, Serviceingenieur für eine japanische Firma. Außerdem habe ich 2 andere Therapieformen schon ausprobiert und abgeschlossen. Und dann war irgendwie der Wunsch da, mehr in dieses Kreative reinzugehen. Letztes Jahr war ich irgendwie an so einem kritischen Punkt oder Tiefpunkt, wo ich dachte, okay, ich muss was machen, und hatte aber relativ viel, sage ich mal, normale Therapie hinter mir und hatte da irgendwie keine Lust mehr drauf, irgendwie im Gesprächskreis zu sitzen oder ständig im Schlamm der Vergangenheit rumzuwühlen. Und habe dann den Flyer gesehen von der Theatertherapie und es hat mich sofort angesprochen. Natürlich gehört dazu, dass man sich ein bisschen öffnet, dass man sich traut. Und das ist auch so eine Gruppensituation. Wenn man da eine gute Gruppe hat und sich dann anvertraut und sich aufgehoben fühlt, dann kann man rauslassen, was da so in einem steckt. Und man ist dann manchmal selber überrascht, was da so aus einem rauskommt. Ich habe mal tierisch das Arschloch gespielt. Und das steht in Verbindung, dass ich einfach mehr lerne, Nein zu sagen, auch mal im Alltag. Und die große Gefahr einzugehen, dass mich jetzt nicht alle mögen. Irgendwie. Genau, wir machen diesen Klatschimpuls, weitergeben. Ja? Ich habe es zum Beispiel nicht so mit dem auf eine Aufführung hinzustreben. Das hängt auch ein bisschen wohl damit zusammen, mit welchem Klientel man arbeitet. So, ne? Jakob Heidemann, 39. Körperbau Schlacks mit blondem, kinnlangem Haar und Bart schaut er freundlich aus mirabellenrunden Brillengläsern. Er ist seit 5 Jahren Theatertherapeut und bietet seine Theatertherapie als kleine Selbsterfahrungsgruppen von maximal 8 Personen an, die er einmal wöchentlich anleitet. Bei den Gruppen, die ich jetzt gerade so habe, geht es oft nicht so sehr um das Nach-Außen-Treten, sondern geht es eher darum, an sich mit sich zu forschen und Neues über sich herauszufinden. Und da ist dieses Sich-Zeigen nicht unbedingt so ein Thema. In Jakob Heidemanns Gruppen kommen Menschen unterschiedlichsten Alters zusammen. Und ob nun mit leichter oder schwerer Depression, Angststörungen oder auch ganz ohne Diagnose einfach an einer Selbsterforschung interessiert, im Endeffekt kommen seine Teilnehmer alle, weil sie sich mit sich selbst auseinandersetzen wollen. Und dann ist das eine Mischung aus Übungen und Spielen, um anzukommen, um ein bisschen Alltag loszulassen, um überhaupt so ein bisschen in den Modus zu kommen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Dann wir uns ja einem bestimmten Thema, was in der Gruppe aufgetaucht ist oder was jemand Einzelnes einbringt, wir uns dem Thema nähern, mit Übungen und mit Szenen und ja, dem Erforschen eigentlich des Themas aus verschiedensten Blickwinkeln. Und da greife ich zurück eben auf Methodik, die einerseits das Ganze in ein Spiel bringt, das heißt zu arbeiten mit fiktiven Rollen, also kleine Improvisationen, Szenen zu entwickeln oder eben auch spontan eine Improvisation entstehen zu lassen. Bringen auch diese ganze Energie auf, das eben ja, durchzusetzen von ich will. Auch hier geht es letztendlich um das sich reinspüren in Rollen. Das können Selbsterdachte oder Figuren aus Märchen oder existierenden Stücken und auch Rollen aus dem Alltag sein, die man gern mal nachempfinden möchte. Und das können sein, dass das eben Rollen sind mit Qualitäten, die ich normalerweise nicht so lebe. Ja, wenn ich vielleicht normalerweise eher ein ruhiger Typ bin und dann mal die Rolle ausprobiere, mal richtig auf den Tisch zu hauen. Und das lässt eben quasi das eigene Rollenrepertoire auch so ein bisschen größer werden. Jeder Mensch hat in der Regel ein ziemlich klares Bild von sich selbst. Wie er ist, was er gut kann, wie er sich in diesen und jenen Situationen verhält oder immer verhalten hat. Er glaubt, dass das ziemlich festgeschrieben ist. Das hat ja auch die Gehirnforschung belegt, dass eben diese Muster tatsächlich wie so Spuren, also wo da die Synapsen feuern, das sind wie so Autobahnen in unserem Gehirn. Und da ist die Tendenz, immer wieder diese Hauptstrecke zu fahren quasi, ist einfach sehr stark. Neue Erfahrungen zu machen, also einen anderen Weg einzuschlagen, so eine Seitenwege quasi zu benutzen, bewirkt dann auch, wenn ich das mehrmals mache, dass dann die Seitenwege breiter werden. Also dass Theatertherapie letztlich auch so ein bisschen so ein Übungsfeld ist, die Seitenwege und Nebenstraßen so ein bisschen mal auszuprobieren und wenn sie einem gefallen, sie auch zu festigen. Ganz schön traurig, was? Hast du noch Zeit, hast du geglaubt? Für eine blöde Altenpflegerin? Ganz schön gut gesagt. Bitte, bitte, ich möchte noch mal von vorne anfangen. Ich weiß jetzt, wie das geht. Wir hatten 7 Aufführungen. Ja, war toll. Tolles Gefühl, dass jetzt aber auch traurig, weil es zu Ende ist. Theater ermöglicht das, lustvoll zu scheitern und damit eine Fehlerfreundlichkeit zu entwickeln, vor allen Dingen sich selbst gegenüber. Thank you. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.